Die Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Radio- und Fernsehsender und Internet-Homepages von vielen Ländern und Regionen wie Russland, Japan, Singapur, Polen, Kuba, Indien, Kambodscha, Indonesien, China, Myanmar, Algerien, Ägypten, Venezuela, Frankreich und Deutschland berichteten darüber, dass sich der verehrte Marschall Kim Jong-un den von der Akademie für Landesverteidigung organisierten Testschuss des neuen ferngelenkten Luftabwehrwaffensystems angesehen hatte. Sie zeigten dabei die Bilder von ihm.